Ja, hallo, hier ist der Christian, der Oboman. Ja, ich wurde von den lieben Kollegen von Proton gefragt, ob ich nicht einen Gastbeitrag produzieren kann zum Thema Chrom, und zwar chromatisch, also den Teil, was Musik betrifft. Denn ihr wisst ja, in Proton gibt es nicht nur Chemie und Wissenschaft, sondern auch Musik. Und hier also ein kleiner Vortrag. Ich habe ihn nicht runtergeschrieben und wie immer nicht vorbereitet, wie das im Umwomukum, meinem Podcast, wo ich sonst sowas erkläre, auch immer der Fall ist. Aber ich probiere es mal einigermaßen zu erklären, was der Ausdruck Chrom, nämlich chromatisch in der Musik bedeutet. Ja, machen wir es wie mit der Dampfmaschine, fangen wir mal ganz von vorne an. Wir haben in der sogenannten, ja, westlichen Musik, also Europa, Amerika, also eben nicht asiatische und nicht afrikanische Musik, sondern das, was wir als zum Beispiel klassische Musik bezeichnen, aber auch Rock- und Popmusik, Schlager, Volksmusik, alles diese Art von Musik bedient sich alles derselben Art Musik zu machen, beziehungsweise derselben Art von Tönen. So haben wir es. Wenn ein Koch etwas kocht, braucht er ein Rezept und braucht Zutaten. Und wenn ein Komponist, nehmen wir mal den Herrn Mozart, ein Stück komponieren möchte, braucht er auch eine Handvoll Töne in einer speziellen Reihenfolge auch und in einer speziellen Art. Man nennt das diatonisch, also wir haben hier zwei Fachbegriffe, diatonisch und chromatisch, denn zu chromatisch, da wollen wir ja hin. Diatonisch. Ja, wie es in der Harmonielehre, das ist also die Lehre der Töne. Wenn man Musik studiert, hat man Harmonielehre. Da beginnt man am einfachsten mit der Tonart C-Dur. Da haben wir sieben Töne. Und der achte Ton wäre wieder ein C. Ich spiele das mal. So, das ist eine diatonische Tonleiter. Das hört sich für unser westliches Ohr ja sehr normal an. Ihr kennt ja alle. Ja, das fängt also wirklich schlicht und simpel an. Das ist für unser Ohr wunderbar eine C-Dur-Tonleiter. Woraus besteht nun so eine Dur-Tonleiter, eine diatonische Tonleiter aus sieben Tönen in verschiedenen Abständen? Beginnt mit dem C, dann kommt das D. Das nennt man einen Ganztonschritt. Nun besteht die Tonleiter aber nicht nur aus Ganztonschritten, sonst würde sie nämlich schon sehr fremd klingen. Ich spiele mal nur ganze Schritte, dann klingt das so. Und schon merkt ihr, das klingt fremd für unsere Ohren. Ja? Also, wir haben Ganztonschritte von C nach D, von D nach E, das ist der nächste Ton, auch ein Ganztonschritt. Und jetzt kommt was Besonderes. Von E nach F ist der Abstand der Töne kleiner, nämlich nur die Hälfte. Diese Töne liegen näher beieinander und das braucht unser Ohr, das brauchen wir. Das ist, hat sich eben mal so entwickelt, um diese Dur-Tonleiter zu ergeben. Nochmal Halbtonschritt. E nach F. Würde hier ein Ganztonschritt sein, klingt es. Ja, kann man hören. Also halb, ganz. Okay. Also zwischen dem dritten und vierten Ton befindet sich also ein halber Schritt. Jetzt geht es in ganzen Schritten weiter. Das machen wir jetzt schnell. Jetzt bin ich beim siebten Ton, dem H. Und als nächstes kommt wieder das C. Und auch hier ist ein halber Schritt. Ganzer Schritt klingt so. Dann wäre ich drüber hinaus. Also siebter und achter Stelle ist halber Schritt, dritter und vierter ist halber Schritt und dann ergibt sich eine diatonische Tonleiter. So viel mal dazu. Das wollen wir jetzt nicht noch weiter verkomplizieren und ausführen. Jetzt Chromatik. Wir haben möglicherweise, ich kenne ja Svens Vortrag nicht zur Chemie, aber soweit ich es auch von der Chemie noch weiß, da ist es ganz ähnlich. Die Parallelen sind ganz interessant. Dort kriegt er ja immer erzählt, das Periodensystem, das hat auch eine ganz tolle Ordnung, so wie ich hier eine Ordnung an Tönen habe am Klavier, habe jetzt nur weiße Tasten gespielt. C-Dur-Tonleiter und so haben wir das Periodensystem. Beginnt mit Wasserstoff, dann Helium. Weiter will ich mich schon gar nicht mehr aus dem Fenster lehnen. Alles schön geordnet, die Elemente. Und dann hören wir ja auch immer wieder, dass also auch jedes Element dann verschiedene besondere Abarten hat. Diese Isotope heißen sie, glaube ich. Färbungen könnte man auch sagen. Ein Element, was dem anderen vielleicht noch ähnlich ist, aber doch ein bisschen andere Eigenschaften hat. Und sowas gibt es in der Musik auch. Jetzt nehmen wir mal den Ton G. Hier ist ein G. Und jetzt kann ich das G etwas nach oben färben. Also einen halben Ton höher brauche ich dann am Klavier auch diese schwarzen Tasten. Das hier. Das ist jetzt immer noch eigentlich ein G, aber ein bisschen nach oben gefärbt. Chrom, Chrom die Farbe, Chromos die Farbe. Der Name heißt jetzt Gis. In Deutsch ist das, wird da ein IS hinten dran gehängt, Gis. Und ein Kreuz vor die Note, also ein Doppelkreuz. Wir kennen das in der Computersprache auch als Hashtag, also dieses Kreuz. Dann ist es ein Gis. Leichter ist es im englischen Sprachgebrauch, da heißt es dann G-Sharp, also ein scharfes, ein hohes, ein helles G. Also ich färbe das G zum Gis. Und das nennt man Chromatik, also färben. Ich färbe das G ein. Nun kann ich das G auch nach unten hin färben. Ich mache es also tiefer. Nochmal das normale G. Im Periodensystem wäre das also sozusagen ein normales, stabiles Element. Und jetzt mache ich ein Isotop. Ich färbe es ab nach unten. Jetzt ist es einen halben Ton tiefer. Und jetzt ist es ein Ges. Also es fängt immer noch mit G an. Ja? Aber Ges. Im deutschen Sprachgebrauch machen wir ES hinten dran. Und vor die Note schreiben wir ein B. Wieder einfacher im Englischen. Hier würde es G-flat heißen. Flat, flach, tief, schlapp, müde. Verschiedene Begriffe könnte man sich da eindenken. Also G-Gis, G-Ges. Das ist die Chromatik in der Musik. Ja, jetzt sind wir fast schon am Ende. Nochmal die diatonische Tonleiter. Und ich könnte sie jetzt auch einfärben, indem ich manche Töne verändere, chromatisch verändere. Jetzt ist es immer noch mit C beginnen. Man nennt das C-Moll. Auf die Besonderheiten gehe ich jetzt nicht genauer ein, aber ich habe mit einigen, zum Beispiel aus E, habe ich ein S gemacht und dann klingt das nach Moll. Ja, also die Dur-Tonleiter, die Moll-Tonleiter lassen wir hierbei und dann gibt es auch eben die chromatische Tonleiter. Hier spiele ich am Klavier der Reihe nach jede Taste, also eine weiße, eine schwarze, eine weiße, eine schwarze. Dann gibt es eine Stelle, da gibt es keine schwarze Taste. Das ist das, wo ich vorhin schon gesagt habe, zwischen E und F. Da ist sowieso schon ein halber Schritt, da passt keiner mehr dazwischen. Ich spiele mal eine chromatische Tonleiter. Also ihr merkt, so eine chromatische Tonleiter hat auch kein Anfang, kein Ende. Es sind alles nur halbe Schritte. Hier ist einfach nur eine Ansammlung aller Töne, die wir tatsächlich zur Verfügung haben, aber ohne Struktur, ohne Ordnung. Struktur und Ordnung hat die Dur-Tonleiter mit 3, 4 und 7 und 8 Halbtonschritt, C-Dur. Da kann ich dann alle meine Endchen mitmachen. Jetzt spiele ich noch mal eine chromatische Tonleiter. Und würde ich versuchen, alle meine Endchen chromatisch zu spielen, würde sich das so anhören. Ja, nix für unsere Ohren, ist kein Sinn dahinter. Zuletzt noch, weil ich vermute ja, dass Uli jetzt dann in Kürze zur Gitarre greift und aus einer Ansammlung aus diatonischen und chromatischen Tönen und Akkorden euch etwas vorspielen wird und auch singen wird. Gitarre kennt auch jeder, hat verschiedene Saiten, 6 Saiten. Und dann diese Bünde, diese Metallstege. Und wenn ich jetzt hier chromatische Tonleiter spielen will, muss ich nur Stück für Stück in jedes Feld meinen Finger reinsetzen. Halt, falsch, ich kann nicht Gitarre spielen, merkt schon. Also nochmal. So, das war also auch eine Tonleiter. Nicht diatonisch, ohne größeren Sinn, aber chromatisch. Also ohne größeren Sinn ist jetzt vielleicht auch falsch ausgedrückt. Natürlich braucht ein oder verwendet ein Komponist auch Teile von chromatischen Tonleitern für seine Musik. Beides gibt es, denn die Musik soll ja besonders farbig klingen. Und da bleibt es nicht nur bei C-Dur, da gibt es andere Tonleitern, andere Tonarten und auch Chromatik. Ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen farbig das Thema Chromatik nahebringen. Also, macht's gut und viel Spaß weiter bei der Sendung.